Erster Gott sprach zu Mose, geh mit dem Volk von hier weg. Ihr sollt in das Land gehen. Ich habe es Abraham versprochen. Ich gebe es seinen Kindern. Zweiter, ich schicke einen Engel vor euch her. Er wird die Völker dort vertreiben. Dritter, das Land hat viel Milch und Honig. Ich gehe nicht mit euch. Ihr seid ein stures Volk. Sonst würde ich euch töten. Vierter, das Volk hörte diese Worte. Sie waren sehr traurig. Niemand trug seinen Schmuck. Fünfter, Gott sprach zu Mose, sag den Israeliten, ihr seid stur. Wenn ich mit euch gehe, töte ich euch. Legt euren Schmuck ab. Dann sehe ich, was ich tun kann. Sechster, die Israeliten legten ihren Schmuck ab. Sie taten es am Berg Horeb. Siebter, Mose nahm ein Zelt. Er stellte es weit weg vom Lager auf. Er nannte es das Zelt der Begegnung. Wer Gott fragen wollte, ging dorthin. Achter, wenn Mose zum Zelt ging, standen alle auf. Sie standen an ihren Zelttüren. Sie sahen Mose nach. Neunter, wenn Mose zum Zelt kam, kam die Wolke herunter. Sie stand am Zelteingang. Dann sprach Gott mit Mose. Zehnter, alle Leute sahen die Wolke am Zelt. Dann standen sie auf. Sie warfen sich vor ihren Zelten nieder. Elfter, Gott sprach mit Mose wie mit einem Freund. Danach ging Mose zurück ins Lager. Josua, der Sohn Nuns, blieb im Zelt. Er war Moses Helfer. Zwölfter, Mose sprach zu Gott, du sagst, ich soll das Volk führen. Aber du sagst nicht, wer mit mir geht. Du sagtest, ich kenne dich. Du hast meine Gunst. Dreizehnter, wenn ich deine Gunst habe, zeige mir deinen Weg. Lass mich dich kennen. Dann habe ich deine Gunst. Denk daran, sie sind dein Volk. Vierzehnter, Gott sprach, ich gehe selbst mit dir. Ich bringe dich an den Ort. Fünfzehnter, Mose antwortete, wenn du nicht mitgehst, führe uns nicht. Sechzehnter, wie sollen die Leute wissen, dass wir deine Gunst haben? Nur wenn du mit uns gehst. Dann sind wir anders als alle Völker. Siebzehnter, Gott sprach zu Mose, ich tue, was du willst. Du hast meine Gunst. Ich kenne deinen Namen. Achtzehnter, Mose bat, zeige mir deine Größe. Neunzehnter, Gott sagte, ich zeige dir meine Güte. Ich sage dir meinen Namen. Ich bin gut zu, wem ich will. Ich habe Mitleid mit, wem ich will. Zwanzigster, Gott sprach, du kannst mein Gesicht nicht sehen. Kein Mensch kann leben, wenn er mich sieht. 21. Gott sprach, es gibt einen Ort bei mir. Stell dich auf den Felsen. 22. Wenn meine Größe vorbeigeht, stelle ich dich in eine Felsspalte. Ich halte meine Hand über dich. Das ist, bis ich vorbei bin. 23. Dann nehme ich meine Hand weg. Du wirst meinen Rücken sehen. Aber mein Gesicht darf niemand sehen.